1. Im Sieben und Zwanzigsten Jahr der Herrschaft Jerobeams, des Königs von Israel, bestiege Saja, der Sohn Amazjas, den Thron als König von Juda. 2. Er war 16 Jahr alt, als er König wurde, und regierte 22 Jahr lang in Jerusalem, sein Mutter heißt Jekolja und stammte ebenfalls aus Jerusalem. 3. Er handelte nach dem Willen Jahwes, genau wie sein Vater Amazja es getan hat. 4. Allerdings wurden die Hohen Kultstätten nicht besichtigt, so dass das Volk weiterhin dort abfährt und Raucherwerk darbracht. 5. Jahweh strafte den König mit einer Krankheit, so dass er bis zu seinem Tod aussätzig blieb und in einem gesonderten Haus wohnen musste, sein Sohn Jotham übernahm daraufhin die Leitung des Palasts und richtete über das Volk des Lands. 6. Die übrigen Taten Asajas und Als, was er vollbracht, sind im Buch der Königsgeschichte Judas verzeichnet. 7. Asaja starb und wurde bei seinen Vorfahren in der Stadt Davids begraben, woraufhin sein Sohn Jotham sein Nachfolge als König antrat. 8. Im Akt und 30. Regierungsjahr Asajas, des Königs von Juda, wurde Sacharja, der Sohn Jerobeams, König über Israel in Samaria und herrschte 6 Monate lang. 9. Atat, was Jahweh missfiel, y es bereit sein Vorfahren getan hatten, indem er nicht von den Sunden Jerobeams, des Sohns Nebats, Ablis, durch die Deiser Israels Sundiverfert hat. 10. Salam, der Sohn Jabeshs, schmiedet ein Verschworingegen in, Mordeten in Jiblim und bestieg anschließend selbst den Thron. 11. Die weiteren Ereignisse der Herrschaft Sacharjas sind im Buch der Königsgeschichte Israels festgehalten. 12. Damit erfüllt sich das Wort Jahwehs, das Jehovah verkündet hat, namlich das sein Nachkommen bis zur vierten Generation auf dem Thron Israels sitzen werden, was sich nun bewahrheitet. 13. Salam, der Sohn Jabeshs, wurde im Nunan 30. Regierungsjahr Jusjas, des Königs von Juda, König und Regiert einen Monat lang in Samaria. 14. Daraufhin zog Menahem, der Sohn Gottes, von Thirza nach Samaria, wo Salam, den Sohn Jabeshs, mordet und selbst König word. 15. Die übrigen Taten Salams und die von ihm angesettelte Verschworung sind im Buch der Königsgeschichte Israels dokumentiert. 16. Zu jener Zeit verwüstet Menahem die Stadt Thapua und Gesamtes Gebiet von Thirza aus, da die Bewohner im die Tor nicht Jeffnet hatten, debe lies al schwangeren Frauen in der Stadt Toten. 17. Im Nun und 30. Regierungsjahr Asajas, des Königs von Juda, bestieg Menahem, der Sohn Gottes, den Thron Israels und regiert sein Jahr lang in Samaria. 18. Atat, was Jahweh missfiel, indem er nicht von den Sunden Jerobeams, des Sohns Nebats, Ablis, durch die Deiser Israels Sundiverfert hat. 19. Waren seine Herrschaft fielfuhl, der König von Assyrien, in das Land ein, Menahem zahlte ihm 1000 Talente Silber, sein Unterstützung zu gewinnen und der durch sein eigen Herrschaft zu sichern. 20. Menahem forderte das Geld von allen Werkpflichtigenmannen Israels ein, wo bei jeder 50 Shekel Silber bestern must, dem Assyrischen König zu übergeben, daraufhin zog der König von Assyrien aus dem Land ab und blieb nicht lange dort. 21. Die weiteren Taten Menahems und Als, was vollbracht, sind im Buch der Königsgeschichte Israels festgehalten. 22. Menahem starb, und sein Sohn Pekatja wurde sein Nachfolge als König. 23. Im 50. Regierungsjahr Asajas, des Königs von Juda, wurde Pekatja, der Sohn Menahems, König über Israel und regiert 2 Jahre lang in Samaria. 24. Atat, was Jahweh missfiel, indem er nicht von den Sunden Jerobeams, des Sohns Nebats, Ablis, durch die Deiser Israels Sundiverfert hat. 25. Pekak, der Sohn Remaljas und sein Offizier, schmiedet ein Verschworingegen in und Mordeten in Samaria, innerhalb der Burg des Königlichenpalasts, zusammen mit Argob und Arja, debe unterstützten in 50 Männer aus Gilead, so dass in Totet und selbst König word. 26. Die weiteren Taten. Pekatjas und Als, was vollbracht, sind im Buch der Königsgeschichte Israels verzeichnet. 27. Im 22. Regierungsjahr Asajas, des Königs von Juda, wurde Pekak, der Sohn Remaljas, König über Israel in Samaria und Regiert 20 Jahre lang. 28. Atat, was Jahwe missfiel, indem nicht von den Sünden Jerobeams, des Sohns Nebats, Abelis, durch die Deiser Israel zur Sünde verfert hat. 29. Waren der Herrschaft Pekax, des Königs von Israel, kam Tiglat Pileser, der König von Assyrien, erobert Ijon, Abelbetmacher, Genoch, Kadesh, Hazer, Gilead und Galilar, also das gesamte Land Naphtali, und 40 dessen Bewohner als Jephangin nach Assyrien. 30. Hosea, der Sohn Elas, schmiedet ein Versch Waren gegen Pekak, den Sohn Ramalges, Ermorditen und Word im 20. Regierungsjahr Jothams, des Sohns Usus, selbst König. 31. Die Weiteren Taten Pekax und Als, was er Volbracht, sind im Buch der Königsgeschichte Israels verzeichnet. 32. Im Zweiten Regierungsjahr Pekax, des Sohns Ramalges, Word Jotham, der Sohn Usus, König von Judah. 33. War von 20 Jahr alt, als er König Word, und Regiert 16 Jahr lang in Jerusalem, sein Mutter heißt Jeruska, die Tochter Zadoks. 34. A handelte nach dem Willen Jahwes, genor wie sein Vater Usher is getten hat. 35. Allerdings Worden die Hohenkultstaten nicht besiedigt, so dass das Volk weiterhin dort abfert und Raucherwerk darbracht, selbst ließ jedoch das Oberatorum Tempel Jahwes erbauen. 36. Die Übrigen Taten Jothams und Als, was er Volbracht, sind im Buch der Königsgeschichte Judas verzeichnet. 37. Zu dieser Zeit begann Jahwe, Rezin, den König von Aram, und Pekak, den Sohn Ramalges, gegen Judah zu senden. 38. Jotham starb und Word bei seinen Vorfahren in der Stadt Davids begraben, woraufhin sein Sohn Ahas sein Nachfolge als König antrat. 39. Der Text Dieses Verses fällt.